IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen unser heutiges Thema Rabindra Sangit, eine Stimme für alle, zu präsentieren. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Als Rabindra Sangit wird in Indien ein musikalisch-literarisches Konzept bezeichnet, das sich im 20. Jahrhundert als ein eigenständiges Genre etablierte. Darin ist die indisch-klassische Musik eingebettet, gleichermaßen die nordindische Klassik, Hindustani, wie die Klassik Südindiens, die karnatische Musik. Das Konzept wurde von dem indischen Universalgenie Rabindranath Tagore begründet. Im Englischen wird Rabindra Sangit daher einfach als Tagore Songs, Lieder von Tagore, übersetzt. Tagores Gesamtwerk umfasst aus einer etwa 60-jährigen Schaffenszeit bis zu seinem Tode im Jahre 1941 mehr als 2200 Lieder neben ca. 1000 Gedichten, 2 Dutzend Theaterstücken, Tanzdramen, 8 Novellen, mehrere Ausgaben von Kurzgeschichten und vielfältige literarische Werke mit sozialen, religiösen, politischen und erziehungswissenschaftlichen Essays und Beiträgen zu Filmwerken und als Maler. Rabindranath Tagore war Würdenträger des Nobelpreises für Literatur und einziger Komponist 2 Nationalhymnen, der von Indien, Jana Gana Mana, und von Bangladesch, Amar Sonar Bangla. Mit dem Gedicht Prosno in Bangla, der Muttersprache Tagores, hören wir eine der wenigen noch existierenden Aufnahmen. Sie ist uns nicht näher datiert. Tagores Stimme vermittelt uns die Klangästhetik und Metrik der Dichtkunst aufs Trefflichste. Bhagavan. তুমি যুগে যুগে দূত পাঠাইছ বারে বারে দয়াহীন সংসারে তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে বলে গেল ভালোবাসো অন্তর হতে বিদ্বেষ বেশ নাশো বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে আজ দুর্দিনে ফেরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে হেরেছে নিঃসহায় আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভেতে কাবে আমি যে দেখেনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে কি যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে যাহারা তোমার বিষাইছে বাই নেভাইছে তব আলো তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেশেছো ভালো Wer war dieser Rabindranath Tagore, der im Westen wie in Indien selbst als Sozialreformer, Friedensstifter, Philosoph und politischer Vordenker im 21. Jahrhundert nahezu in Vergessenheit geraten ist? Im Wesentlichen erinnert man sich vielmehr seiner unzähligen Lieder in der bengalischen Sprache, besonders im indischen Bundesstaat Westbengal und benachbarten Bangladesch. Beide waren vor der Gebietstrennung mit der Gründung Pakistans im Jahre 1947 als Bengal vereint. Tagore stammt aus einer wohlhabenden Brahmanenfamilie aus Kalkutta im Bundesstaat Bengal. Der Stammbaum kann weit mehr als 300 Jahre zurückverfolgt werden. Tagore machte bereits im Alter von 8 Jahren auf sich aufmerksam, mit seinem künstlerischen Talent erste Gedichte zu verfassen. unter dem Einfluss einer universellen humanistischen Bildung mit Privatlehrern, ausgedehnten Reisen in der Jugend an der Seite seines kulturbeflissenen Vaters Maharishi Devendranath Tagore zu den zahlreichen Ländereien im Nordosten Bengalens, im heutigen Bangladesch, und unter Anleitung seines ältesten Bruders Devendranath Tagore, der als Lyriker und Philosoph die Stenografie-Schrift in bengalischer Sprache schrieb, veröffentlichte Tagore bereits im Alter von 16 Jahren Gedichte. Unter dem Pseudonym Banushingo, das bedeutet Sonnenlöwe, veröffentlichte er erste Geschichten und Dramen. Man schrieb das Jahr 1877, als er seine erste Kurzgeschichte Bikharini, The Beggar Woman, in bengalischer Sprache publizierte. Rabindranath wuchs entgegen seiner Herkunft nicht als reicher Sohn eines indischen Landadels auf und er wurde auch nicht verwestlicht. Heute noch typisch in Indien, die Heranwachsenden in Englisch für den Weg einer Beamtenlaufbahn zu unterrichten. Dazu Rabindranath Tagore: Da ich in meiner Kindheit Bengalisch gelernt habe, konnte sich mein Geist voll entwickeln. Das Lernen sollte, so weit wie möglich, dem Prinzip der Nahrungsaufnahme folgen. Mit dem ersten Bissen Speise muss der Appetit angeweckt werden. Das ist nicht möglich, wenn ein Bengale auf Englisch unterrichtet wird. Tagore war eher das Sorgenkind in der Familie. Rabi, so sein Spitzname, verließ mit 14 Jahren ohne Abschluss die Schule. Die Hoffnungen, ihn mit 17 nach England für ein erfolgreiches Studium der Rechtswissenschaften am University College London und auf den bürgerlichen Weg zu bringen, scheiterten. Vielmehr interessierten Tagore Vorlesungen über englische Literatur an der Universität London und das Großstadtleben. Nach 17 Monaten kehrte Rabindranath auf Anweisungen des Vaters mit seinem zweitältesten Bruder Satyendranath in die Heimat zurück. Satyendranath wurde später ein bedeutender Sanskrit-Gelehrter mit Übersetzungen klassischer Werke ins Bengalische. Wie man die Phase der Selbstfindung und Menschwerdung im indisch-philosophischen Verständnis als Satana bezeichnet, gleichsam dieser Begriff der Namensgeber für eines der Magazine war, die Tagore als Verleger herausgab, war dies seine Zeit des Schreibens von Kurzgeschichten von 1891 bis etwa 1895. Von Vitalität, Spontanität und einer scharfen Beobachtung seines gesellschaftlichen Umfeldes geprägt, brachte Tagore intellektuelle Gedankenspiele moderner und modischer Ideen zu Papiere. Tagores musikalisches Arbeiten wurde durch eine Vielzahl von Stilrichtungen beeinflusst. Es war der Gesang der indischen Wandermusiker, die Bauls, gleichermaßen wie die Patuali-Sänger mit ihren Bootsliedern auf dem Ganges oder die bengalische Folkmusik. Aus der indischen Klassik Nord- wie Südindiens beeinflussten der Tripad-Gesang und Tumri, ein Gesangsstil der leichten indischen Klassik, die Kompositionen von Tagore. Die Sängerin Reswana Chaudhuri Banja, eine Vertreterin des zeitgenössischen Rabindra Sangit, präsentiert uns mit Bengemor Garer Chabi eine Tagore-Komposition, die der leichten Klassik zugeordnet werden kann. আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমে সারা বসে রয় রাত প্রভাতে পথের ধারে আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমে সারা বসে রয় রাত প্রভাতে পথের ধারে তোমারে দেখা পেলে সকল ফেলে ডুবে আলো পারাবারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে পথিক সবে এলো কি কালো রবে গেল কি গান গিয়ে ওই সারে সারে বুঝিবা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে অরুণ বিনার তারে তারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে ও বন্ধু আমার না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে হে আমারে Dezember 1921, im Alter von 60 Jahren, gründete Tagore das Institut für ländlichen Wiederaufbau, Institute for Rural Reconstruction. Mit dem Agrarökonom Leonard Knight Elmhurst etablierte Tagore diese Einrichtung in Surul, ca. 180 Kilometer im Norden Kolkatas, in der Nähe von Santiniketan gelegen. Dort hatte bereits im Jahre 1863 Tagores Vater eine Art Meditationszentrum errichtet, das Tagore selbst zum Ende des 19. Jahrhunderts zu einem Ashram weiterentwickelte. Das Agrarinstitut wurde später von Tagore in Sriniketan, Wohnsitz der Fülle oder Wohnsitz des Friedens, umbenannt. Eine Art Lebensschule mit offenem Unterricht. Santiniketan ist spätestens seit 1951 mit der Anerkennung als Vishwa Bharati Universität weltweit ein Begriff. Entsprechend ihres Namens Vishwa Bharati, das heißt Gemeinschaft der Welt mit Indien, Communion of World with India, ist diese Zentraluniversität Indiens in ihrem offenen Konzept bis heute eine Art Lebensschule, aus der in ihren Anfängen eine Vielzahl von Persönlichkeiten der nationalen Unabhängigkeitsbewegung Indiens hervorgingen. Indira Gandhi oder der Filmemacher Satyajit Ray waren hier Studenten. Ray brachte eine Vielzahl von Tagore-Werken auf die Leinwand, wie Charulata, dem Tagores Novelle Nastanir – The Broken Nest zugrunde lag. Die Gründung dieser humanistischen Bildungsstätte realisierte Tagore aus dem Preisgeld, das er 1913 mit dem Nobelpreis für Literatur erhielt. Tagore wurde als erster Nicht-Europäer für sein Werk Gitanjali mit Publikation im Jahre 1912 und 1913 in New York und London ausgezeichnet. Gitanjali, in der Übersetzung ein Angebot an Liedern, Song Offerings, ist eine Sammlung von 103 englischen Gedichten. Ein Großteil der Gedichte wurde von Rabindranath Tagore selbst übersetzt. Die frühe Ausgabe in bengalischer Sprache stammt aus dem Jahre 1910. Gitanjali, Vers 100. Ever in my life have I sought thee with my songs. It was they who led me from door to door, and with them have I felt about me, searching and touching my world. It was my songs that taught me all the lessons I ever learned. They showed me secret paths. They brought before my sight many a star on the horizon of my heart. They guided me all the day long to the mysteries of the country of pleasure and pain. And at last, to what palace gate have they brought me in the evening at the end of my journey? Tagore bediente sich häufig unkonventioneller Raga-Formen. Mit Raga Deshmalha präsentiert uns der Prabhata Biswas Emono Dine Taribola Jai. Der Prabhata Biswas lebte von 1911 bis 1980 und war einer der herausragendsten Darbieter des Rabindra Sangit von großer emotionaler Ausdrucksstärke. Yeah.